mein, Mägdelein. Und schenk ein, uns zu Wein, den Wein vom Rhein. Froh allein, macht ja Wein. Und ein holdes Mägdelein. Zum Schluss, ehe man leider scheiden muss, gibt's einen süßen Kuss. Trink mal aus, kleine Maus, Arm in Arm gehen wir dann kreuz mit dir nach Haus.